Willkommen auf der Baustelle von Nuviso. Wir tapezieren die Woche mal wieder unser Studio, um hier ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Aber darum soll es diese Woche nicht gehen. Es fand ja vor kurzem die Münchner Sicherheitskonferenz statt, das große Thema Geopolitik. Und genau darum soll es auch in dieser Sendung gehen. Und ja, wer wäre besser geeignet dafür als Studiogast, als unser Geopolitik-Experte Wolfgang Effenberger und Frank Stoner. Hallo, schön, dass ihr beide da seid. Danke für die Einladung, Frank. Ja, Wolfgang, wir hatten doch im Oktober deinen Vortrag gefilmt, Machterhalt durch Manipulation. Ja. Kommt sehr gut an bei den Zuschauern, fast 200.000 Menschen haben es gesehen. Ich bin erfreut, ja. Hast du sehr gut gemacht. Nee, du hast es sehr gut gemacht, Wolfgang. Und genau deswegen haben wir dich auch eingeladen. Oder speziell Frank war auch sehr interessiert an dir, nochmal das ein oder andere Thema zu erkunden. Frank, was hat dich sozusagen an Wolfgangs Arbeit so fasziniert? Ja, es ist interessant. Wolfgang hat sich halt sehr, sehr viel mit dem Thema Erster Weltkrieg beschäftigt und auch die Phase davor. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und es ist interessant, es ist wieder diese Synchronizitäten. Das ist tatsächlich bei mir auch. Im letzten Jahr habe ich viel auch in dem Thema recherchiert. Und es ist so wirklich das große Verhängnis oder das Europas Verhängnis, wie du auch eins von deinen Büchern genannt hast, das ist tatsächlich der Erste Weltkrieg. Wenn wir verstehen wollen, wo wir heute stehen, welche Probleme und Herausforderungen wir heute in dieser globalisierten Welt sehen, wenn du das verstehen willst, woher diese ganzen Strukturen kommen, dann musst du in diese Zeit vor den Ersten Weltkrieg gucken, weil dort wurden sozusagen die Weichen gestellt für das, wo wir heute immer noch stehen. Ne? Und deswegen halte ich das Thema für sehr, sehr wichtig und habe da auch viel Aufmerksamkeit drauf und freue mich eben heute mit Wolfgang da richtig tief dann einzusteigen in das Thema. Genau, und du hast auch schon eine Folge dazu gemacht, Stoner, Frank und Frei, erstmal ohne dich, um sozusagen so ein bisschen die geopolitische Lage des 19. Jahrhunderts aufzuzeigen. Und da schauen wir uns erstmal einen kurzen Ausschnitt draus an. Irgendwann habe ich mal hier mit den Kindern so Erdkunde mal die Frage gestellt, wie viele Kontinente gibt es eigentlich auf der Erde? Und als sie die Frage stellen werden, dann muss ich dann selber überlegen, wie viele Kontinente gibt es eigentlich? Ja, wir sagen immer fünf, oder? Wie die fünf olympischen Ringe. Ja klar, wir sagen halt, wir sagen Europa, Asien, Afrika, Australien, Amerika. Fünf Kontinente. Okay, Antarktis noch vielleicht. Aber ist das denn eigentlich so? Warum ist denn eigentlich Europa ein eigener Kontinent? Ich meine, was ist ein Kontinent, wenn du das so definierst? Erdteil. Okay, Afrika ist halt so ein eigenes Ding. Australien, ja. Amerika. Aber das hier ist doch, warum ist Europa und hier ist Asien? Ich meine, wo ist denn eigentlich genau die Grenze? Ja, ich habe auch in der Schule aufgepasst, hier ist irgendwo der Ural. Aber ich meine, der Ural, das ist eher so, dass man künstlich danach sucht, wo grenzen wir es ab. Aber ich meine, ob du jetzt links vom Ural bist oder rechts vom Ural, vor Ort macht das keinen Unterschied. Da. Europa ist eigentlich Teil von dieser Gesamtmasse. Das ist, was man sehen muss. Ich meine, ich weiß, Europa hat eine eigene Identität, ist keine Frage. Aber es ist nur eine kulturelle Identität, oder nicht? Und dann könnte man genauso sagen, wenn man es nur so argumentiert, dann könnte man auch sagen, warum ist Indien nicht ein eigener Kontinent? Ich meine, guck mal, die sind auch komplett abgeschlossen. Was hier oben sind Himalaya, da geht nichts rüber nach China. Könnte man auch sagen, Indien ist ein Kontinent. Könnte man wahrscheinlich noch besser begründen, als dass man sagt, Europa ist ein Kontinent. Weil Indien hat doch noch mehr so eine Einheit, irgendwie die eigene Kultur, das ist Indien. Ist auch bevölkerungsmäßig viel, viel größer. Aber Indien zählt einfach zu Asien. Europa, woher kommt eigentlich diese Trennung? Ja? Das ist auch, was ich hinaus will. Ich will jetzt nicht Europa die Identität nehmen, keineswegs. Aber ganz grundsätzlich, wenn du so aus Kinderaugen schaust, kannst du nicht erkennen, dass das ein eigener Kontinent ist. Ja, sondern das ist Teil von Eurasien. Und die Frage stellt sich mir schon, ob nicht diese Idee der Trennung, ob das nicht schon ein bewusst geschehen ist, um diesen eurasischen Kontinent sozusagen zu spalten. Weil das ist, um was es hier geht bei diesem Thema Geostrategie. Geostrategie ist ein größerer Begriff, das ist ein größeres Konzept. Und die Grundidee, die da dahinter steckt, und das ist wirklich schon ein altes Thema, aber im 19. Jahrhundert wird es halt so super deutlich, eben durch diese technischen Errungenschaften, die es halt gab. Der Grundkonflikt ist Seemacht gegen Landmacht. Ja, und Seemacht hat halt immer das Interesse, den Handel auf der Welt über Schifffahrt zu geben. Und die Seemacht hat als grundsätzliches Interesse, den Kontinent, die Kontinentalmacht schwach zu halten. Aus Sicht der Seemacht ist oberstes strategisches Ziel, jetzt in diesem geostrategischen Spiel, ist hier eine Trennung zu haben. Das darf nicht zusammenwachsen. Weil wenn das hier zusammenwächst, diese große eurasische Landmasse, dann entsteht dort, dann braucht es nichts von außen mehr. Dieses Eurasien, das ist sozusagen stark genug für alles. Also ich meine, da wären die anderen Kontinente, wären dann fast schon nur noch so Randfiguren, die nicht mehr so wichtig wären. Das ist das Entscheidende. Während für die Seemacht ist also immer schon das Ziel gewesen, den Kontinent zu dividieren, dass die untereinander beschäftigt sind. Wenn der Kontinent zusammenarbeitet, wenn die auf dem Land man zusammenarbeitet, dann bricht für die Seemacht sozusagen der Markt, das Monopol weg. Das ist genau die Situation, die wir im 19. Jahrhundert haben. Plötzlich sehen die Seemächte ihr Monopol gefährdet. Und die Seemächte damals, 19. Jahrhundert, viktorianisches Zeitalter, das ist halt England. Ja. Und ihr alle kennt es, diese Entwicklung, England, Seemacht, englisches Imperium. Und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ist es halt dann Übergang in den USA. Das ist, was wir jetzt heute sehen. Aber das ist dieselbe Linie und im 19. Jahrhundert ist es halt England. Und wenn wir das jetzt so anschauen und uns vorstellen, es würde eine Eisenbahn geben von Europa bis nach Indien, bis nach China. Wer weiß, noch vielleicht weiter bis an die Pazifikhäfen, wo du dann schon hier Verbindung hast zu Japan und so weiter. Das wäre das Ende von dieser Seeherrschaft. Ja, die Situation im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts war so, dass sozusagen die Seemacht England um ihre Macht gebankt hat. Und genau da ist dein Spezialgebiet, Wolfgang. Was das Thema sozusagen England betrifft, wie sie sozusagen schon lange vor dem Ersten Weltkrieg darüber nachgedacht haben, wie sie ihre Macht erhalten können. Ja, hier befinden wir uns eigentlich in dem ewigen Streit zwischen Landmacht und Seemacht. Genau. Und die Interessen, vor allem die Sicherheitsinteressen von einer Seemacht und einer sind völlig unterschiedlich. Schon in der Antike haben die Seemächte danach getrachtet, die gegenüberliegenden Ufer zu beherrschen, unter anderem. Während Landmächte immer versucht haben, Territorien zu besetzen. Ganz anderer Aufwand. So, und das haben wir ja gesehen, erlebt im Ersten Weltkrieg. Das Ziel der Seemacht, der damals vor über 100 Jahren aufkommenden Seemacht USA, ging es darum, Küsten über den Pazifik, das heißt also am asiatischen Ufer und auch auf der anderen Seite am atlantischen Ufer zu besetzen. Und das hat im Ersten Weltkrieg ja noch nicht ganz zum Erfolg gefühlt, obwohl bei Kriegsende über 2 Millionen US-Soldaten in Frankreich standen. Und ja gut, in der Folge dann, also im Zweiten Weltkrieg oder besser insgesamt in dem Zweiten Dreißigjährigen Krieg, wie ja de Gaulle sagte oder auch Churchill an Stalin schrieb, wurde denn das manifestiert. Nun haben die USA ihre Stützpunkte in Japan, ihren Stützpunkt hier in Europa, in Deutschland und können von da aus ihre Politik umsetzen. Das heißt, alle Kriege, die wir im Nahen Osten erlebt haben, zumindest seit dem Krieg gegen den Terror, seit 2001 also, haben die ganzen Kriege nur stattfinden können, weil die Basis dafür, also der Flugzeugträger, die Bundesrepublik Deutschland war. Also die US-Soldaten sind von den USA nach Deutschland geflogen worden, hier auf den Übungsplätzen Hohenfels und Grafenwöhr ausgebildet und dann in den Krieg geschickt worden. Als Verwundete kamen sie dann wieder zurück, zunächst nach Ramstein-Lahnstein, und hier wurde selektiert. Diejenigen, die man wieder frontverwendungsfähig machen konnte, wurden hier aufgepäppelt und gingen dann wieder zurück an die Front. Und die Krüppel wurden hier so weit behandelt, dass man sie in den USA zeigen konnte. Und dann wurden sie in die USA ausgeflogen. Und wenn wir auch weitersehen, der Einsatz der Drohnen, mit denen Menschen gemordet werden, läuft über die Bundesrepublik Deutschland ab. Also das sind Zustände, die wir so eigentlich aufgrund unserer Geschichte, nicht wenn wir da an den Zweiten Weltkrieg denken, so nicht hinnehmen dürfen. Also wenn wir eine Staatsräson haben, dann kann es doch nur die sein, auf dem Boden der Gesetze zu stehen, auf dem Boden des Völkerrechts zu stehen und alles andere zu unterbinden. Und falls es eine Grauzone geben sollte bei einer Entscheidung zum Einsatz der Bundeswehr oder zur Lieferung von Waffen, dann nur diese Verpflichtung Deutschlands, auf der Seite des Schwächeren zu stehen. Das müsste die Richtschnur unseres Handels sein. Aber davon sind wir ja weit entfernt. Ja, davon sind wir weit entfernt. Und darüber habt ihr beide ja auch ein längeres Interview oder sogar zwei Interviews geführt. Und da schauen wir natürlich auch noch mal ganz kurz rein. Wenn ich da die Verwerfungslinien von heute beobachte, und da sind wir im Balkan, der Balkankrieg liegt ja noch nicht so weit zurück, dann sind wir in der Ukraine. Wenn wir denken, die Ukraine war auch im Ersten Weltkrieg, ein Teil gehörte zu Österreich-Ungarn, der andere Teil zu Russland. Die Menschen in der Ukraine standen sie auch im Ersten Weltkrieg im Gefecht gegenüber. Muss für das Volk ein schlimmes Trauma sein. Das hat sich bei denen ja im Zweiten Weltkrieg noch einmal wiederholt. Und heute findet das Gleiche wieder statt. Also das macht mich sehr traurig, wobei ich durch diese unterschiedliche Geschichte, gerade der Ukraine, dass die einmal im westlichen Lager war und dann auch im östlichen Lager war, es hätte wirklich eine wichtige Brückenfunktion, um Westeuropa mit Osteuropa zu verbinden. Mhm. Und das findet leider nicht statt. Im Gegenteil, wir sehen ja, dass sich im Donetsk-Becken, dass wir da Kriegszustände haben und dass die ganzen Manöver, die wir verfolgen können seit 4 Jahren, dass die Schlimmes befürchten lassen, meine ich mal. Also das, jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir dann im nordafrikanischen Raum. Da können wir anfangen von dem ganzen arabischen Frühling bis hin nach Pakistan eigentlich. Da ist die Welt in Aufruhr. Da haben wir Kriege, und zwar ganz schlimme Kriege. Ich will jetzt nur erwähnen, wir haben das mit dem Irak 2001. Der Krieg ist ja nie beendet worden. Das heißt, dass die Bevölkerung befindet sich in einem permanenten Krieg mit Migrationsbewegungen im Land, die wir uns gar nicht vorstellen können. Dann kam Libyen dazu, dann kam Syrien dazu und so weiter. Und alles mit den gleichen Motiven. So. Und das ist alles Erster Weltkrieg. Wenn ich da 1916 an Sykes-Picot denke, also an den Engländer Sykes und den Franzosen Picot, die diese Landstriche willkürlich in Einflusszonen unterteilt haben. So, und das ist heute das Ergebnis, was wir sehen. Das muss geheilt werden, wie du richtig gesagt hast. Vorher kriegen wir keinen Frieden in diese Region ein. Und die Menschen schreien danach, wirklich, sie schreien danach, meiner Ansicht nach. Also, was der europäische Kolonialismus hier zerstört hat und beziehungsweise Wurzeln für Gewalt gelegt hat, das ist schlimm. Und da muss irgendwas geschehen. So, und so, wir können sogar noch weitergehen. Also in diesen Bereichen haben wir den Ersten Weltkrieg, direkt springt er uns wie ein Teufelsschachtel, weißt du, aus der Kiste der springt. So ein Kistenteufel springt uns das ins Gesicht. Aber es geht ja noch weiter. Wenn wir schauen, dass im Ersten Weltkrieg die Franzosen dann in der Marokko-Krise Fes und Rabat besetzt haben, Italien, die Cyrenaika und Tripolitanien angegriffen hat, die Insel Rhodos angegriffen hat und Großbritannien sich die Ölhäfen da im Persischen Golf unter Kontrolle genommen hat. Das war 1911. Und da schreibt Oswald Spengler völlig zu Recht, der Erste Weltkrieg hat bereits 1911 begonnen. Das könnte ich eigentlich nur so unterstreichen. Und wenn wir dann noch weitergehen, die Weltkugel nehmen, da sehen wir, dass 1911 die Japaner Korea besetzt haben. Was für ein fürchterliches Schreckensregime bis 1945. Und dann kommt die Befreiung durch die USA. Sie hoffen auf Selbstbestimmung. Und da, Geschichte kennen wir ja, der Norden sozialistisch sein wollte, hat es keine Wahlen gegeben, sondern sie wurden am 38. Breitengrad geteilt. Und die Konflikte, die wir heute mit Nordkorea und Südkorea haben, seit 1911 hat das die Wurzeln. Wolfgang Effenberger im Gespräch mit Frank Stoner. In 2 Ausgaben gibt es schon auf Nuviso Plus und demnächst natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und ich habe es eingangs der Sendung schon erwähnt, es fand die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Naja, haben wir wieder viel gehört. Die EU war wieder empört von dem, was aus Amerika kam. Was ist deine Einschätzung der diesjährigen SICO? Ja, ich verfolge sie ja mit großem Interesse. Was auffällig war in diesem Jahr ist einmal, dass der französische Staatspräsident Macron nicht anwesend war. Also von einer deutsch-französischen Achse war nichts zu sehen. Allein nur Deutschland oder die Kanzlerin Merkel brillierte hier in dem transatlantischen Bündnis oder dem verbliebenen transatlantischen Bündnis. Und Trump selber hatte ja eine Gegenveranstaltung organisiert, zeitgleich in Warschau. Und diese Gegenveranstaltung in Warschau mit den Ländern Osteuropas, die hier die Speerspitze gegen Russland eigentlich darstellen, hat meiner Ansicht nach eine viel tiefere Wirkung als die Sicherheitskonferenz in München. Hat man hier aber gar nichts gehört in den Medien von? Ja, wenig. Das wäre aber wichtig gewesen. Und deswegen sollten sich diejenigen, die sich damit beschäftigen möchten, sich vielleicht die vollständigen Reden von Mike Pence, von Yang Jiechi, Sergej Lavrov und Angela Merkel anhören. Und damit wird dann für den, der sich das anhört, sonnenklar, dass es den USA, auch den USA außerhalb der Trump-Gefolgschaft, allein um die Aufrechterhaltung der militärischen und der ökonomischen Dominanz des Westens geht. Und das geht zurück seit über 100 Jahren, also seit den präparierten Wegen in den Ersten Weltkrieg. Da hat sich nichts geändert. Und China und Russland bieten zwar Alternativen an, Alternativen, die mehr in den, Multilateralismus gehen, also multipolare Lösungen, auch Friedenslösungen anstreben, während das Ziel der USA einzig und allein ist. Und zwar immer noch, auch mit Trump, auch wenn er nicht mehr den Weltpolizisten spielen will, aber hier wird die unilaterale oder die unipolare Lösung angestrebt. Das ist der Punkt. Und zum INF-Vertrag, den Trump ja aufgekündigt hat, das hat meiner Ansicht nach einen ganz einfachen Grund. Die Begründung, ihn aufzulösen, weil Russland angeblich dagegen verstoßen hat, weil die Raketen, die sie entwickelt haben, die bodengestützten Raketen, die Reichweite von 500 Kilometer übersteigen sollen, ist noch kein Nachweis erbracht in dem Sinne. Ich denke, das ist auch unerheblich. Es geht ausschließlich darum, aufrüsten zu können und deswegen muss der Vertrag gekündigt werden. Es geht nicht um Russland in diesem Zusammenhang, sondern es ist völlig unerheblich, ob die 500 Kilometer fliegen oder 550 oder sollten sie noch mehr fliegen, sondern es geht darum, dass die USA durch diesen INF-Vertrag gehindert werden, neu aufzurüsten. Und ein anderes Land ist nicht an diesen INF-Vertrag gebunden. China. Und das ist China. So, und China baut Raketensysteme auf den Inseln auf im chinesischen Meer, die teilweise aufgeschüttet werden und natürlich in der Lage sind, die amerikanischen Flotten und Flugzeugträgerflotten zu vernichten. Und dagegen braucht man etwas. Um hier entwickeln zu können, um hier stationieren zu können, muss man einfach diesen INF-Vertrag, den alten, auflösen. Und jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass es vielleicht eine Verständigung zwischen den USA, den Russen und China gibt für eine Erneuerung dieses Vertrages, der alle drei Länder einschließt. Aber das glaube ich nicht, weil die Zuspitzung zwischen USA und China und hier wäre auch mal ein Blick auf die ganzen Stützpunkte der USA, die also China weitestgehend einhegen, einmal zu schauen, dass China aufgrund dieser Erfahrung heraus da wehrhaft sein will. Also China wird nie eine Seemacht werden. China handelt wie eine Landmacht, setzt also auch, wie gesagt, auf Landverbindung mit dem Ziel von Xi Jinping, One Belt, One Road, Das heißt also, die Seeverbindung entlang der Küste, wie zur historischen Seidenstraße, und natürlich auch die Landverbindung, ein Netz von Eisenbahnverbindungen von Shanghai bis nach Duisburg. Und dieses Netz ist so wie ein Spinnennetz. Wenn man da einmal einen Teil dieser Schienenwege atomisiert, da kann man schnell Bypässe finden. Die sind schnell erstellt. Also China ist eine Landmacht. Und hier stehen sich wieder letztendlich im Kampf Landmacht und Seemacht. Und wenn man sieht, wie auch wirtschaftlich China aufstrebt und auf der anderen Seite die USA, die wirtschaftlichen Probleme haben, die sie haben, also nur eine Infrastruktur, die veraltet ist, dann wird es sehr, sehr aufregend, sage ich mal, in nächster Zeit, weil die USA angesichts ihrer Wirtschaftslage und Finanzlage, dass sie China einhegen müssen. Oder bereitwillig ihr Ziel unipolare Weltordnung aufgeben, was ich aber nicht glaube. Ja, wunderbare Analyse. Das wäre eigentlich genau das, was man von unseren GEZ-finanzierten Medien erwarten würde, wenn es um die Berichterstattung über die Sicherheitskonferenz geht. Wir haben da ja dazu auch diese Woche was Kurzes gemacht. Es gab ja früher auch in den Öffentlich-Rechtlichen gute Leute, ich habe da erwähnt, einen Peter Scholl-Latour, ja, der einfach beigetragen hat, Informationen, damit wir eben wirklich auch diese Welt richtig einschätzen können. Weil nur wenn du die richtigen Informationen hast, kannst du auch zu einer richtigen Analyse kommen. Genau. Und das gab es früher schon, aber das ist einfach nicht mehr. Deswegen ist es jetzt auch unsere Aufgabe. Und ich freue mich, dass wir dich da hier für begeistern können. Ich bin dankbar, dass ich hier zu euch kommen darf. Ja. Genau, um aber noch darauf zurückzukommen, Hashtag Framing haben wir eine Sendung dazu gemacht, weil wir uns eben Gedanken darum gemacht haben, warum es denn solche Analysen nicht gibt. Und das liegt wohl unter anderem daran, dass man lieber 120.000 Euro GEZ-Gelder dafür verwendet, um eine Studie in Auftrag zu geben, wie denn die ARD ja beim Konsumenten, das darf man übrigens jetzt ARD-intern nicht mehr sagen, besser wegkommt und die Zahlungsbereitschaft ein bisschen mehr wieder aktiviert wird. Wir schauen mal rein. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der ARD zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinsamen freien Rundfunkes ARD zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner der ARD deren Relevanz in Frage stellen und orchestrierte Kampagnen fahren, die die ARD in starken Bildern und Narrativen abwerten, und jetzt kommt's, dann muss Ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten entfallen. Ja. Also man muss mit der Moralkeule schwingen und sie schreibt dann auch weiter, beziehungsweise du hast auch auf Wikipedia, wird sie sogar mit diesem Zitat zitiert, auf Wikipedia steht, Elisabeth Wehling sagte, und dann beim dritten, vierten, fünften Mal ergeben sich Einschleifprozesse im Gehirn und ein Wiedererkennungsetikett, egal ob die Sache wahrhaftig ist oder eine Lüge. Und dann sagt das Gehirn irgendwann, ist mir zu viel, zu anstrengend und das ist für mich jetzt eine Wahrheit. Genau. Also Originalzitat von Elisabeth Wehling, die sozusagen gerade diese Studie im Auftrag der ARD umsetzt. Dieses Zitat ist übrigens völlig richtig. Also ich meine, tatsächlich so funktioniert der Mensch. Ja? Und das ist auch nichts Neues, das ist nicht ihre Entdeckung. Denn tatsächlich ist das ein ganz, ganz altes Prinzip, die Macht der Wiederholung. Das kennen wir, also unsere Generation kennt das schon von Werbung, Werbeclips, also ein Werbeslogan wird immer wiederholt, so lange bis der in deinem Kopf drin ist und verankert ist. Der wird auch immer gekoppelt an Emotionen. Das geht aber noch weiter zurück. Das ist ein Prinzip, was man schon klassisch in der Magie angewendet hat, die Wiederholung. Oder was in Mantren, was Mönche machen und so weiter. Es geht immer um die Wiederholung, um sozusagen dich selbst auf dieses Thema einzuschwingen. Das ist nichts Neues, hat sie nicht entdeckt, aber tatsächlich funktionieren wir so. Und das ist zeigt ja auch dann, was können wir dagegen machen? Abschalten. Diese Sachen nicht einschalten. Weil wenn die schon offen damit das zugeben, ey Leute, es geht gar nicht darum, euch jetzt die Welt zu zeigen und was ist, sondern wir argumentieren moralisch, wir möchten eine gewisse Weltanschauung transportieren. Und die wird eingeimpft durch Wiederholung. Und irgendwann glaubt es der Mensch. Also wenn er halt sich nicht freigeistig bewegt. Das ist genau also das Thema, was wir letztens größer auch hatten. Man kann sozusagen sagen, eine typische menschliche Eigenschaft wird hier ausgenutzt. Ja, genau. Um Politik zu machen, um Geld zu machen, um ja, einfach unsere ganze Gesellschaftskritik, die auch immer mehr wächst, auch ein bisschen einzudämmen. Wir sagen doch schon die ganze Zeit auch, ja, das Fernsehen, das verblödet Menschen. Und das ist nichts anderes, als was sie hier in diesem Zitat, was du vorgelesen hast, der ja genau wissenschaftlich bringt. Irgendwann glaubt es das Gehirn einfach. Das Gehirn kann das nicht die ganze Zeit permanent reflektieren. Beziehungsweise es geht bei wenigen Menschen und dann irgendwann glaubst du das einfach. Wenn es nur oft genug vorgesetzt wird, dann ist es so. Also ich drücke es jetzt mal populistisch aus. Man könnte sagen, die GEZ-Medien nehmen GEZ-Gelder in die Hand, um den GEZ-Zahler zu verarschen. Und dafür nutzen sie auch noch die innersten, tiefsten Schwächen des GEZ-Zahlers aus. Ja. Hashtag Framing im Gespräch mit Frank Stoner gibt es schon bereits auf unserem YouTube-Kanal für alle kostenlos zu sehen. Wolfgang und Frank, ich bedanke mich sehr, dass ihr gekommen seid, trotz Baustelle. Ja. Ist ein bisschen unorthodox. Ich komme immer gerne, das weißt du ja. Nächste Woche sieht es ja auch wieder sehr schön aus. Wir haben uns dazu entschlossen, sozusagen eine neue Tapete hier ins Studio zu pflanzen, weil es besser zu einem unserer neuen Formate mit Katrin Huss passt. Und die ist ja sozusagen auch jetzt von einer ARD-Rundfunkanstalt, nämlich dem MDR, zu Noviso gewechselt. Da sind wir besonders stolz drauf. Ihre erste Sendung ist auch schon online. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass die neue Tapete sozusagen bringt unsere neue Moderatorin noch besser zur Geltung. Also wie gesagt, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche. Bleibt dran.